Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Computer oder Nachbarn. Willkommen zum Cluecast. Hallo, du bist mit dem Anschluss von ClueWriting und dem Cluecast verbunden. Derzeit sind leider alle unsere Sprecher in ihre Rollen vertieft. Die nächste freie Leitung ist aber bereits für dich reserviert. Bitte hinterlasse uns eine Nachricht und hab noch etwas Geduld. Du kannst unseren Rückruf in 5 bis 10 Minuten erwarten. Wir bedanken uns für dein Interesse und wünschen dir viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Vaku 2.0 – Ein weiterer Tag im Paradies. T-90 Minuten. Vaku. Wieso ließ mich dieses eine Wort nicht endlich in Ruhe, sondern wand sich durch meine Gedankengänge, nagte an meiner Selbstsicherheit und versuchte, mir den letzten Funken Ruhe zu rauben? Wieso versuchte es, meine Gedanken in ein genauso chaotisches Muster zu verwandeln, wie es die an ein Satellitenfoto von einem Hurricane erinnernde fraktale Drachenkurve auf den ersten Blick zu sein schien, welcher als großes Bild an der gegenüberliegenden Wand des Sitzungszimmers hing. Ich warf einen genaueren Blick aus meinen übermüdeten Augen auf das große Bild und konnte die innere Logik der Kurve zu erkennen beginnen. Alles hing zusammen. Alles war... SAC Janet Thompson? Riss mich die Stimme des jungen Technikers aus meinen Gedanken, der den großen Raum vor einigen Stunden mit Equipment vollgestellt hatte. »Ja?« fragte ich, während ich nur widerstrebend den Blick von dem Bild abwandte und gleichzeitig nach meinem Kaffeebecher griff, der vor mir auf dem Tisch stand. »Wir sind soweit. Wir haben visuellen Kontakt auf der Leinwand und der Satellit ist auch in Position.« Mir fiel sein verwirrter Gesichtsausdruck sofort auf. Offenbar sah ich schon ziemlich übel aus nach 1,5 durchwachten Nächten. »Gute Arbeit, danke«, erwiderte ich, wobei ich versuchte, möglichst munter zu klingen. Die grellen Sonnenstrahlen des Nachmittagslichts in dieser viel zu heißen Stadt fielen durch die Fenster und ließen nicht bloß erkennen, dass diese mal wieder eine Reinigung verdient hätten, sondern verstärkten auch meine pochenden Kopfschmerzen. T-53 Minuten. Vaku. Noch immer ließ mich das Wort nicht los und der Gedanke an das Desaster, für das es stand, hatte mich vor einigen Tagen wie ein bösartiger Krebs befallen und würde diese Operation bis zum Ende begleiten. Langsam hatte sich das ganze Team in dem Sitzungszimmer versammelt und sich an dem schlichten Tisch auf den grässlichen Bürostuhl niedergelassen, den man erhielt, wenn man für die Regierung arbeitete. Ja, wir haben die Haarbombe, aber keine ergonomischen Büromöbel. Willkommen im Paradies. In dem auf die Schnelle zusammengeschusterten Missionshauptquartier sahen auch meine Teammitglieder ziemlich gereizt aus. Doch Essex Smith, oder John, wie wir ihn gerne nannten, um ihn zu ärgern, war wie immer die Ruhe in Person und nur ein leichtes Zucken seines Schnurrbartes verriet, dass die Spannung stieg. Ich stellte mir eben vor, wie, ganz im Stile der alten Westernfilme, nur eine Nahaufnahme auf seinen Schnauzer gezeigt würde, untermalt mit einer leisen, doch beunruhigenden Musik. Unmittelbar musste ich losprusten und verschluckte mich an der braunen Brühe in meiner Tasse. Die Nummer 7 seit heute Morgen. Mein ganzes Team aus erfahrenen Agents blickte zu mir, der Chefin hinüber, und ich murmelte, nur ein Hustenanfall, muss mal aufs Klo. T-44 Minuten. Vaku. Verdammt nochmal, sogar wenn ich hier sitze und pinkle? T-17 Minuten. Vaku. So langsam ließ die Sorge nach, und meine Assoziationen begannen sich in Luft aufzulösen. In etwas mehr als 1 Stunde wäre sicher alles vorüber. Eigentlich liebe ich meinen Job. Um ehrlich zu sein, er war meine einzig wahre Liebe. Und dieses verdammte Vaku, das drohend über allem hing und das ich schon aus den Gesichtern meiner Teamkollegen lesen konnte, würde mir das nicht verderben. Ich blickte auf und fragte in die Runde, irgendwelche Updates? Es ist jetzt bestätigt. In dem Gebäude sind 32 Personen, 1 Dutzend davon Kinder vor ihrer Pubertät, 6 Teenies, antwortete Smith ruhig. HRT-Team und lokale SWAT-Teams gebrieft und auf Position, ergänzte Liz, eine für ihren Job ziemlich junge SSA, deren gutes Aussehen und Herumspielen mit ihrem Haar mich schon mehr als einmal von meiner eigentlichen Arbeit abgelenkt hatte. Doch nicht heute, am Tag des jüngsten Gerichts. Ich musste kurz grinsen. Mein Blick wanderte an dem Fraktalbild entlang wieder zur Fensterfront. Nun schien die Abendsonne seitlich in die Büroräume des Glasstahlhochhauses, das gleich gegenüberstand und seit geraumer Zeit von dem Kult bewohnt und als Hauptquartier genutzt wurde, gegen den wir nun vorgehen mussten. Wie konnte man sich bloß so vollständig dem Fundamentalismus verschreiben, bis man bestenfalls noch in wildem Fanatismus vor sich dahin vegetierte, geistig so trockengelegt wie ein Feld in Texas während einer Dürreperiode? Wacko, wieso hatte ich bloß an Texas denken müssen? Afrika hätte es auch getan. Ich war noch nie eine große Menschenversteherin gewesen. Was ich verstand, waren taktische Situationen. Für die Kommunikation waren die Geiselnahmespezialisten zuständig. Und diese hatten nach kurzer Zeit das Handtuch werfen müssen, denn mit Fundamentalismus erprobten Religionszombies konnte man kaum verhandeln, erst recht nicht mit Jesus 2.0. Und es war nur natürlich, dass ich mit meinem Job verheiratet war, wenn ich bei einem Date Begriffe wie Bedrohungsanalyse und Kollateralschaden im Hinterkopf hatte. Immerhin gab es dabei Liz einen Vorteil. Die wurde von allen hinter ihrem Rücken als kaltes Biest bezeichnet und ich hätte jede Wette gemacht, dass sie ihr Privatleben genauso taktisch anging wie ich. Ich schüttelte die Gedanken ab. Es war an der Zeit, die Sache zu einem Abschluss zu bringen. Ein Griff nach meinem Funkgerät und ich war wieder hellwach und koordiniert, so wie mich mein Team kannte. Alle Einheiten melden bitte. T gleich Null. Zugriff, erklärte ich mit einer ruhigen, doch bestimmten Stimmlage. Vacko war verschwunden. Dies ist Miami, das Hier und Jetzt und das alles ohne Chimären aus der Vergangenheit. Ich hatte meine Pubertät längst hinter mir gelassen und Unsicherheit war ein Wort, mit dem ich mich schon längst nicht mehr beschrieb. Rasch schwenkte ich in dem Stuhl herum und beobachtete auf den Monitoren und durch die Fenster im Haus gegenüber live, wie die Zugriffteams das Stockwerk stürmten. Sie rannten in voller Kampfmontur mit schweren Waffen in Händen durch die ungenutzten Büroräume, als man plötzlich das charakteristische Aufblitzen von Stahl von der Stelle her erkennen konnte, an welcher sich die Kultmitglieder verschanzt hatten. »Waffe!« rief ich in das Funkgerät, doch es war schon zu spät. T plus 3 Minuten. Vacko. Eben doch. »Wir stehen unter heftigem Beschuss«, erklang die Stimme des SWAT-Anführers in meinem Headset. Ich konnte gut erkennen, wie im Büro auf der anderen Straßenseite Schüsse abgefeuert wurden. Ich haderte bloß einige Augenblicke, dann erklärte ich entschieden, »Alpha Blau, Prioritätenänderung. Bringt die Kinder lebend raus.« »Bestätige. Kinder sind lokalisiert. Einige Gegner sind zwischen Ihnen und uns.« Wieder griff ich ohne zu zögern nach dem Funkgerät. »Alpha Blau, die Verwendung tödlicher Gewalt ist autorisiert.« Nein, diesmal nicht. Diese Leute hatten ihre Chance gehabt und sich für ihren Tag des jüngsten Gerichts entschieden. Sollten sie ihn haben. Nur die, welche nicht frei hatten wählen können, sollten nicht für die Fehler ihrer Eltern büßen müssen. T plus 61 Minuten. Miami. Operation beendet. Ein verletzter Agent, alle Kultmitglieder tot oder schwer verletzt. Ein Riesendesaster für die Presse. Ein großer Erfolg für mich, denn die Kinder konnten gerettet werden. Sie sollten ihre Gelegenheit kriegen, sich später in ihrem Leben zu entscheiden, wann für sie der Tag des jüngsten Gerichts kommen soll, wenn überhaupt. Mochten sie sagen, was sie wollen, dies war nicht Vacko. Dies war Miami, dachte ich mir, als ich bereits die ersten Leute der Abteilung für interne Ermittlung aus dem Fahrstuhl steigen sah. Nein, ich war zufrieden und würde wieder schlafen können wie ein Murmeltier. Das war Vacko 2.0, ein weiterer Tag im Paradies. Geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Marlene Rauch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Sitzungszimmer und beinhaltete die Clues Krebs, Reinigung, Fundamentalismus, Drachenkurve und Pubertät. Hallo, werter Clue-Hörer, du sprichst mit Rahel vom Cluecast. Vielen Dank für deine Nachricht. Dein Anruf ist uns sehr wichtig. Gerne informiere ich dich über das Literaturprojekt Clue Writing und den dazugehörigen Kurzgeschichten-Podcast. Uns gibt es seit 2012 und wir waren fleißig, sehr fleißig sogar. Jede Woche findest du auf cluewriting.de zwei neue Kurzgeschichten aus diversen Genres sowie zwei Podcast-Episoden. Diese werden wie immer mit viel Freude am geschriebenen Wort und vorgegebenen Clues, also Stichworten für dich und euch zubereitet. Clue Writing ist mehr als nur Literatur in kleinen Happen, sondern auch deine Unterhaltung für zwischendurch. Wann immer dir langweilig ist, ob beim Autofahren, in der Badewanne oder im Wartesaal, wir bringen Action in deinen Tag. Wann immer du traurig bist, wir heitern dich mit Lustigem auf oder lassen dich in der Melancholie schwelgen. Wann immer du nervös bist, wir beruhigen deine Nerven mit geschriebener Kontenance und sanften Stimmen. Wann immer du Hunger hast, wir... Nein, das mit dem Hunger klappt nicht. Noch nicht. Trotzdem, wann immer du ein paar Minuten oder gar einen Marathon voller Literatur nötig hast, wir sind für dich da. Weil das noch nicht genug ist, gehören zum Clue-Writing-Paket auch Interviews mit Schreiberlingen, Blogparaden, Blicke hinter die Kulissen, Gastautoren und tausend und eine Möglichkeit für dich, ordentlich mitzumischen im alltäglichen Wahnsinn. Wie wäre es zum Beispiel damit? Du werfst deine Clues in unsere Richtung und wir basteln daraus eine Kurzgeschichte. Da wir schon vom Basteln sprechen, will ich die Baumeister des Cluecasts erwähnen. Bettina Hahnloser hat mit ihrer freundlichen Unterstützung dafür gesorgt, dass wir zu Beginn des Jahres 2015 das Fundament unseres Podcasts errichten konnten. Und seither schaffen und werkeln unsere werten Sprecher mit hochgekrempelten Ärmeln mit. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Dir gefällt der Cluecast und du willst uns dabei helfen, dass es nicht irgendwann heißt, kein Anschluss unter dieser Nummer? Ja? Ich sehe schon, wir verstehen uns prächtig. Daraus könnte eine intime Telefonfreundschaft entstehen. Ein Treffen wäre aber doch auch ganz schön, nicht wahr? Wie wäre es mit einem digitalen Besuch auf unseren Social-Media-Kanälen? Wir begrüßen dich auf Facebook, Twitter, Tumblr, Bloglovin und Google+ mit Schabernack und einer großen Tasse Kaffee. Auf YouTube gibt es was auf die Ohren, archivierte stolpernde Zombies und, wenn du Glück hast, Kekse. Also, was zögerst du noch? Wir erwarten dich und wärmen uns schon mal für den Begrüßungstanz auf. Gut, nun wollen wir dich nicht länger an der Strippe hängen lassen. Dein Notizblock ist sicher schon voll gekritzelt. Nur... du musst auflegen. Nein, du legst auf. Ach, na gut, tschüss. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Nicht alles, was aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde. Und nicht alles, was in der Bild ist, gehört in den Rahmen. Wow! Aha, damit...